Schillers Briefwechsel mit Körner, Teil 3. Weimar, 1. Dezember 1788. Die Schilderung, die du von deinem hermaphroditischen, halbschriftstellerischen, halbdilettantischen Zustande machst, ist ordentlich kurzweilig rührend, und insofern ich dich deswegen nicht unglücklicher finde, hätte ich mehr Lust darüber zu lachen, als mich zu grämen. Die Unzufriedenheit, die dir diese sogenannte Nichtstuerei gibt, macht dir Ehre und zeigt, wie sehr dein Geist mit seiner Verbesserung beschäftigt ist. Jeder andere und nicht gerade der trägere Mensch würde sich in deiner Lage gar nicht so missfallen, denn das wirst du mich nie überreden, dass bloße Betrachtung fremder Kunstwerke, wenn sie kritisch ist, nicht ebenso gut Tätigkeit sei, als die Hervorbringung war. Mit weniger Anstrengung freilich und meinetwegen auch mit einer mäßigeren Belohnung, aber dafür auch mit weniger Einschränkung der Genüsse und mit weniger Missmut über die Schranken der Kraft oder des Stoffes verbunden, die dem Künstler seine Freude so oft verbittert. Was dieser an intensiver Wirksamkeit und an dem Grade des Genusses vor dem bloßen Betrachter voraus hat, gewinnt der Letztere an Vielfältigkeit und Ausbreitung seines Geschmackskreises wieder. Sonst finde ich, dass du dich sehr richtig beurteilst. Der Grund deiner Klagen liegt, wie mir scheint, in dem Zwang, den dein Verstand deiner Imagination auflegte. Ich muss hier einen Gedanken hinwerfen und ihn durch ein Gleichnis versinnlichen. Es scheint nicht gut und dem Schöpfungswerke der Seele nachteilig zu sein, wenn der Verstand die zuströmenden Ideen gleichsam an den Toren schon zu scharf mustert. Eine Idee kann, isoliert betrachtet, sehr unbeträchtlich und sehr abenteuerlich sein, aber vielleicht wird sie durch eine, die ihr nachkommt, wichtig. Vielleicht kann sie in einer gewissen Verbindung mit anderen, die vielleicht ebenso abgeschmackt scheinen, ein sehr zweckmäßiges Glied abgeben. Alles dies kann der Verstand nicht beurteilen, wenn er sie nicht so lange festhält, bis er sie in Verbindung mit diesen anderen angeschaut hat. Bei einem schöpferischen Kopfe hingegen, deucht mir, hat der Verstand seine Wache vor den Toren zurückgezogen. Die Ideen stürzen pellmell herein und alsdann erst übersieht und mustert er den großen Haufen. Ihr Herren Kritiker, und wie ihr euch sonst nennt, schämt oder fürchtet euch vor dem augenblicklichen vorübergehenden Wahnwitze, der sich bei allen eigenen Schöpfern findet und dessen längere oder kürzere Dauer den denkenden Künstler von dem Träumer unterscheidet. Daher eure Klagen über Unfruchtbarkeit, weil ihr zu früh verwerft und zu strenge sondert. Übrigens könntest du dich, wie mir deucht, über die Entbehrung gerade dieses Genusses trösten, weil deine Sphäre umso weiter wird. Wir Künstler arbeiten ja nur für euch. Mit Kenntnis seines Vorteils kann und darf keiner von uns wünschen, euch anders zu machen, aber auch ohne Eigennutz, wie oft habe ich dich beneidet und wie mancher andere würde es auch getan haben. Ihr flattert von einer Schönen zur anderen, ohne eine einzige zu heiraten, und das Heiraten ist in Dingen des Geistes fast noch schlimmer, wenigstens führt es fast noch früher zu einer prosaischen Vertraulichkeit als das Heiraten im eigentlichen Sinne. Bewahre dir also überhaupt nur ein reges und kritisches Gefühl für das Schöne, so versiegen deine Quellen des Vergnügens nie, oder derber zu reden, erhalten dir einen gesunden Appetit und eine gute Verdauungskraft. Die Tafel wird immer für dich gedeckt sein, und jeder von uns kann dir, der wie ein Sultan schwelgt, nur ein einziges Gericht dazu liefern, welches zuzurichten er Jahre gebraucht hat. Ist die Rede von Schriftstellerei, die dir einträglich werden soll, wozu brauchst du Fruchtbarkeit? Zu dieser brauchst du nichts als die Gaben, die du dir zugestehst. Wähle zweckmäßig aus dem, was andere geliefert haben, und ordne es mit Scharfsinn, so hast du immer Arbeit genug und selbst dankbare, nützliche Arbeit. Um hier nur einer Gattung Erwähnung zu tun, du hast einen ungerechten Widerwillen gegen ein Fach, worin du sehr schätzbar sein würdest. Dies ist die Kritik. Selten, nur selten trifft sich's, dass in einem Kopfe kritische Strenge und eine gewisse kühne Toleranz, Achtung und Billigkeit gegen das Genie und so weiter sich beisammenfinden, und das findet sich bei dir. Wie, wenn du wichtige Produkte aus mehreren Fächern der Literatur in einer angenehmen Einkleidung kritisch durchgingst, wie in den Literaturbriefen von Lessing, im Philosophen für die Welt und so weiter geschehen ist. Sind es interessante Schriften, die du beurteilst, so werden solche Aufsätze jedem Journalisten willkommen sein. Auch der Merkur steht dir offen. Dein Projekt mit der Fronde will ich zwar nicht niederschlagen, Gott bewahre mich, aber dir nur sagen, dass wir diesmal in eine kleine Kollision geraten. Und auch wieder nicht. Die Sache ist die, ich habe mir schon seit mehr als einem Jahre den Charakter des Rats, des Duc d'Orléans, der Anna und des Mazarin für irgendein Journal zurückgelegt, weil sich in allen gerade so viel historisches und Charakterinteresse und auf der anderen Seite wieder so viel interessante modische Kleinigkeiten und Nebenzüge finden, dass eine leichte Darstellung Glück machen muss. Dein Zweck geht ganz von dem meinigen ab. Du willst die Fronde als eine politische Revolution im Ganzen betrachten, doch hätte dich diese Entdeckung späterhin vielleicht stutzig machen können. Darum sage ich dir's vorher. Dein Plan wird übrigens gar nicht dadurch gestört. Dein Urteil über meine Geschichte ist von dem meinigen wenig verschieden, aber warum beurteilst du Werke meines Fleißes wie Werke des Genies? Wo war ich in der Lage, ich, ein großes historisches Ganze, mit einem reifen Blick zu umfassen? Aber du solltest diese Periode bei einem anderen Schriftsteller lesen, du würdest mir gewiss Verdienste darum zugestehen. Mit dem Merkur wird es ungefähr so gehalten werden, wie du meinst. Man wird ihn dieses 89. Jahr an Gehalt zu verbessern suchen und dann ohne Geräusch mit dem neuen anfangen. Wieland schickte mir schon Aufsätze, um ihren Wert zu prüfen, und ein großes Gedicht habe ich auch bereits erspart. Im Dezember, der jetzt heraus ist, ist der Beschluss meiner Briefe. Mein Gedicht schicke ich dir nächstens in Manuskript zu. Du solltest jetzt billig auf den Merkur subskribieren, da er gewiss eins der besten Journale wird. Wegen Huber hast du einen Feuerstrahl in mein Gewissen geworfen. Suche sein Herz zu bewegen, dass er mir mein langes Stillschweigen verzeihe. Wenn ich seiner Versöhnung gewiss bin und das Vergangene ganz in Vergessenheit senken darf, so will ich ihm frischweg schreiben. S.